1 zu 1 aus. Ich möchte euch bitten, eure Handys bitte auf lautlos zu machen. Hier steht kein Mikrofon verfügbar, steht hier. Na gut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Die ungefähre Übersetzung von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, nennt sich Khutbatul Haja. Das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei jedem Vortrag, bei jeder Khutba, bei jeder Nikah, bei jeder Gelegenheit, wo er eine Rede gehalten hat, bei Juma, hat er diese Khutbatul Haja gesagt. Alles Lob gebührt Allah, wir danken ihm und erstreben seine Hilfe. Nach dessen Vergebung bitten wir. Und wir suchen Zuflucht bei ihm vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren Missetaten. Den Allah recht leitet, der wird nie irre gehen. Und den Allah irre führt, für ihn wird es keine andere Leitung geben. Ich bezeuge, dass es keinen wahren Gott gibt, welcher es wert ist, angebetet zu werden. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist einzig und hat keinen Partner. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs. Und der beste Weg ist der Weg des Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die schlechteste Sache ist die, die im Nachhinein in der Religion erfunden wurde. Das, was im Nachhinein in der Religion erfunden wurde und in die Religion eingeführt wurde, ist Bid'ah und jede Bid'ah ist ein Irregehen und jedes Irregehen wiederum in Feuer. Kannst du mir ein Glas Wasser geben, bitte? Ich habe in den letzten Vorträgen gemerkt, dass ich eventuell Themen angesprochen habe, die für den einen oder anderen noch nicht so angemessen sind. Und deswegen habe ich heute etwas Fundamentales vorbereitet, was auch von den Zeichen immer noch von Ehlus Sunna ist. Und zwar ist dieses eines der Zeichen von Ehlus Sunna ist, dass Ehlus Sunna immer mit Beweisen sprechen. Das heißt, wenn wir eine Aussage tätigen, dann reden wir niemals ohne Beweis. Dann sagen wir niemals so, das ist so, weil mein Vater hat das gesagt. Das ist so, weil unser Hodja hat gesagt. Das ist so, weil unser Imam hat gesagt. Das ist kein Beweis im Islam. Beweis im Islam ist nur, was hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und was die Sahaba gesagt haben. Und deswegen möchte ich jetzt auf eine fundamentale Sache eingehen. Und nochmal, ich möchte nochmal daran erinnern, weil ich finde es nicht in Ordnung, wenn man im Nachhinein etwas sagt, zum Beispiel, ich habe jetzt irgendetwas getätigt, es kann sein, dass ich mich verspreche, es kann sein, dass ich was vergessen habe, aber es geht jetzt um Sachen, die ich wissentlich und nicht und beabsichtigt sage. Und wenn irgendeiner von euch oder auch einer, der das später hört, der Meinung ist, dass das nicht im Einklang mit Islam ist, dann bitte ich denjenigen, entweder hier in der Runde, dass wir das gemeinsam besprechen oder nach dem Vortrag oder derjenige, der sich das später anhört, kann dann später durch die E-Mail-Adresse oder durch andere Wege, wo ein Wille ist, auch ein Weg, da einen Ansprechpartner zu finden, damit wir diese Sache erklären können. Und zwar Beweise dafür, dass der Islam aus folgenden 3 Komponenten besteht und alle 3 miteinander verschmolzen sind. Das ist zum ersten der Koran, das ist ein Bestandteil vom Islam. Zum zweiten die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zum dritten, und da hört es schon bei vielen Gruppen von damals und von heute auf, dass wir sagen, niemals kann der Koran und die Sunna richtig verstanden werden, ohne das Verständnis des Salaf al-Salih. Und wer sind die Salaf al-Salih? Für diejenigen, die es nicht wissen, die Salaf al-Salih sind keine anderen als die rechtschaffenen Vorfahren. Das heißt, die ersten 3 Generationen. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, khairun nas karni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Die beste Generation ist meine Generation, dann die Generation, die danach kommt, und dann die Generation, die danach kommt. Ich will jetzt auch nicht darauf nochmal eingehen, weil wir es schon gemacht haben. Wer darüber mehr wissen möchte, darüber können wir dann abseits von dem Vortrag nochmal sprechen. Auf jeden Fall sind diese drei Komponente, Koran, Sunna und das Verständnis des Salaf al-Salih, das ist Islam. Und diese drei sind miteinander verschmolzen. Und jetzt die Beweise dafür. Weil jeder kann eine Behauptung machen, aber wenn man keinen Beweis dafür hat, weil wir müssen auch Beweise dafür haben, dass der Koran vom Islam ist. Wo sind die Beweise, dass der Koran tatsächlich vom Islam ist? Nur weil alle das sagen, das ist nicht der Beweis im Islam. Beweise dafür, dass der Koran ein Bestandteil vom Islam ist. Sura Baqarah, die zweite Sura, Ayah 2. Dieses Buch, der Koran, an dem es keine Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Wer sind die Gottesfürchtigen? Die von allen Arten der Sünde und schlechten Taten sich fernhalten und alle Arten von guten Taten ausführen, wozu sie befohlen worden sind. Dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Erster Beweis. Der zweite Beweis ist wiederum in Surat al-Baqarah, Ayah 185. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung zwischen richtig und falsch. Deswegen wird ja auch der Koran auch Al-Furqan genannt, die Unterscheidung. Und hier wiederum, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist, nicht nur für die Araber. Auch nicht nur für die Pakistani oder für die Türken, sondern für die ganze Menschheit. Der dritte Beweis ist, und wenn einer Zweifel daran hat, kann er gerne diesen Zettel von mir bekommen und kann selber nachprüfen. Surat an-Nahl, Ayah 44. Und wir haben zu dir die Ermahnung, Dhikr, herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart worden ist und auf das sie nachdenken mögen. Jetzt hier, Dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt Dhikr. Und jetzt, weil ich ja gerade am Anfang gesagt habe, Islam ist Koran, Sunna und das Verständnis des Salafus Salih, hier kommt jetzt wiederum die Erklärung des Wortes Zikr, weil wir können, Zikr heißt also sich an Allah subhanahu wa ta'ala erinnern, ermahnen. Und Zikr, also Ermahnung, bezieht sich hier auf den Koran. Und so wurde es von der Ulema des Tafsir, die Ulema, die Gelehrten, die sich spezifisch mit der Erklärung des Koran auseinandergesetzt haben, die haben das so dargelegt, dass Zikr sich auf den Koran bezieht. Und Ibn Kathir sagte in seinem Tafsir von diesem Ayah, dass die Ermahnung, also Zikr, hier der Koran gemeint ist. Wenn also irgendeiner den Koran als Quelle im Islam verneint oder ablehnt oder sagt, es ist nicht vollkommen oder es ist nicht mehr zeitgemäß oder es ist nicht perfekt, so hat er diese Verse abgelehnt und verlässt somit den Islam. Jetzt aber aufpassen wieder, das ist eine allgemeine Aussage, die man nicht immer spezifisch anwenden kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, ich bin mir aber nicht so sicher, ob wirklich der Koran hundertprozentig perfekt ist und ob er wirklich noch zeitgemäß ist. Wir sagen nicht sofort zu denen, du bist ein Kafir geworden. Sondern wir zeigen ihnen die Beweise von Koran und von Sunna, dass der Koran Allahs Wort ist, perfekt ist, zeitgemäß ist, ohne Zeit, ohne Ort, ortsunabhängig, zeitunabhängig und dass es immer Gültigkeit hat. Und wenn er dann, nachdem ihm die Beweise gegeben wurde, immer noch sagt, nee, das kann ich trotzdem nicht akzeptieren, das ist dann ein anderer Hukum, ein anderes Urteil. Der Koran ist eine Quelle im Islam, worauf die Muslime ihren Glauben, Handlungen, Benehmen und alle anderen inneren und äußeren Taten aufbauen. Zweitens, die Sunna. Der Beweis, dass die Sunna eine Quelle vom Islam ist, sind folgende. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Surat al-Nisa, die vierte Sura, Ayah 40, wir haben den Gesandten gehorcht, wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Allah. Und wer sich abkehrt, so haben wir dich nicht als Hüter über sie entsandt. Im Kassir sagt in Erklärung zu diesem Ayah, Allah informiert uns hier, dass wer auch immer den Gesandten gehorcht, gehorcht Allah. Und wer auch immer den Gesandten ungehorsam ist, der ist ungehorsam gegenüber Allah. Dies ist so, weil der Gesandte nicht aus seinen eigenen Neigungen spricht, sondern alles, was auf ihn herabgesandt wurde, Offenbarung ist. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man weiß, dass die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genauso Offenbarung ist wie der Koran. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht aus Neigungen spricht. Das beste Beispiel für diese Sache ist folgende Sache, die vorgefallen ist. Ein Sahaba kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und hat ihn gefragt nach dem Ackerbau, wie er das Feld sehen soll, damit gute Ernte rauskommt. Und er hat ihm halt ein paar Tipps gegeben, hat ihm gesagt, mach das so und mach das so. Und er hat es so gemacht. Als die Ernte kam, hat sich herausgestellt, dass diese Tipps überhaupt nicht gut waren. Also haben nicht geklappt. Und dann ist dieser Sahabe zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegangen und hat gesagt, ja, Rasulullah, du hast mir das und das gesagt. Aber es ist nicht so gekommen, wie ich mir erhofft hatte. Und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, wenn es um Dunya-Sachen geht, so geht zu denen, die sich am besten damit auskennen. Aber wenn es um Din-Sachen geht, so kommt zu mir. Das ist auch ein Beweis dafür, dass wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam etwas gesprochen hat, und das ist von Islam, dann ist das wie Offenbarung. Ist eine andere Offenbarung, aber es ist auch eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz wichtig, das müsst ihr euch merken, weil gleich werde ich auf Sachen eingehen. Und wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, dass die Sunna, also die Sunna ist, was ist die Sunna? Die Sunna sind die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Taten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und das stillschweigende Akzeptieren. Ja? Also das bedeutet, wenn in Anwesenheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irgendetwas gemacht wurde und er hat nichts gesagt, dann gehört das zu Sunna. Dann ist das eine Sache, die zu Sunna gehört. Ein weiterer Beweis, dass die Sunna eine Quelle im Islam darstellt, ist die Aussage des Propheten, wahrlich, mir wurde der Koran gegeben und etwas Gleiches. Subhanallah. Mir wurde der Koran gegeben und etwas Gleiches. Gleichwertig. Es ist gleichwertig. Koran und Sunna. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, wir gucken erst nach dem, was Allah sagt, und dann gucken wir nach dem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Das ist falsch. Und dieser Hadith ist auch schwach, den hat Sheikh Nasruddin al-Albani als schwach dargestellt. Dass man sagt, ja, ich gucke erst, was im Koran steht. Und wenn ich da es nicht finde, gucke ich nach der Sunna. Nein, wir gucken gleichzeitig. Wir gucken in Koran und in Sunna, wie wir etwas zu machen haben oder wovon wir uns zu entfernen haben. Und Imam al-Albani hat dies in al-Tirmizi verzeichnet in Manzilat al-Sunna fi Islam. Damit man nachprüfen kann, ob dieser Hadith wirklich authentisch ist. Weil wir nehmen nur authentische Hadithe. Viele Hadithe zeigen auf, dass die Sunna eine Quelle im Islam darstellt. Und dieser Hadith zeigt ganz klar und deutlich, dass Koran und Sunna in der Gesetzgebung gleichwertig ist. Wenn also nun einer kommt und sagt, wir nehmen das, was wir im Koran finden, und ziehen das vor der Sunna vor. Einer sagt sowas. Dann sagen wir, dass dieser jemand sich geirrt hat in seiner Aussage und über den Propheten gelogen hat und diesen Hadith abgelehnt hat. Ist das klar? Ist das klar, dass das so wirklich ist? Das muss man wirklich verstehen. Dass die Sunna sowas von gleichwertig ist mit dem Koran, dass man nicht sagt, die Sunna, ja, ist, weil viele Leute haben ein falsches Verständnis von Sunna. Die denken, Sunna ist alles, was freiwillig ist. Nafile. Aber das ist, es gibt natürlich Abstufungen in der Sunna, aber der Ausgangspunkt ist erstmal, dass all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegeben hat, dass man das machen sollte, dass man das gehorchen sollte. Die Sahaba haben nicht gesagt, ja Rasulullah, ist das eine Sache, die ich machen muss oder kann ich die machen oder sollte ich die machen? Die haben das gehört und haben gehorcht sofort. Die haben gesehen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat und haben das gemacht. Sogar bis zu dem Ausmaß, dass als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gestorben war und die Sahaba eine Route genommen haben, wie damals der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sich an einer bestimmten Stelle Rast gemacht hat, um seine Notdurft zu verrichten, dann hat der Sahaba an der gleichen Stelle hat er seine Rast gemacht und ist zu dem Ort gegangen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seine Notdurft gemacht hat. Er hat aber nicht seine Notdurft gemacht, er ist nur dahin gegangen. Und als sie ihn gefragt haben, ja, wieso hast du deine Rast gemacht? Du hast doch keinen Grund, deine Rast zu machen. Da hat gesagt, weil ich den Propheten hier Rast machen sehen habe und weil ich da gesehen habe, dass er da hingegangen ist. Ich habe das gesehen, dass er es gemacht hat und ich will das machen, ich will dem Propheten folgen. So dermaßen haben die Sahaba die Sunna des Propheten Muhammad sallam befolgt. Nicht so wie wir heutzutage, dass wir gesagt haben, ja, ich schaue erstmal, ob das wirklich verpflichtend ist und wenn nicht, dann halte ich erstmal davon Abstand. So waren die nicht. Und so war es damals nicht gang und gäbe. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah Al-Hajr 59, Ayah 7, was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt. Und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. Was er euch gegeben hat, das nehmt. Und was er euch untersagt hat, dessen enthaltet euch. Der Koran und die Sunna wurden uns von Allah offenbart und alle beide sind gleichwertig. Das muss richtig tief in euer Gehirn drin sitzen. Damit das wirklich, wenn irgendeiner kommt mit so einer dummen Aussage oder mit irgendwelchen Schubuhat, zweifelhaften Aussagen, dass der Eindruck erweckt wird, dass der Koran höher gestellt ist als die Sunna und die Sunna kann man machen, muss man aber nicht machen und so weiter. Dann müsst ihr euer sofort Gehirn Alarm schlagen und sagen, diese Person redet nicht im Einklang mit Islam. Weil das sind die Beweise von Allah und von den Propheten, dass Koran und Sunna gleichwertig sind. Das muss richtig tief sitzen bei euch. Und Imam al-Barbahari, ja, das ist sehr wichtig, sagte in seinem berühmten Werk, Sharh Sunna, der Koran braucht die Sunna mehr als die Sunna den Koran. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, betet. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala euch im Koran, wie ihr beten müsst? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, macht Hajj. Sagt er euch, wie ihr Hajj machen müsst? Nein. Das hat uns alles der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt. Das heißt, ohne dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das nicht gezeigt hätte, wüssten wir niemals, wie wir das Gebet verrichten müssten. Wüssten wir nicht. Und wir wüssten nicht, wie wir Hajj zu machen haben. Und es gibt noch mehr Beweise, aber wir wollen jetzt nur grob darauf eingehen, sonst sprengen wir den Zeitrahmen immens. Allah sagt im Koran, er in Surah al-Jumu'ah 62, Ayat 2, er ist es, der unter den Schriftunkundigen, also er war ein Analphabet, der Prophet Muhammad war ein Analphabet, konnte nicht lesen, nicht schreiben. Einen Gesandten von ihnen hat er stehen lassen, der ihnen seine Zeichen verliest. Sie läutert und sie das Buch und die Weisheit, Hikma, lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichen Irrtum befanden. Und Sheikh Ahmed al-Najmi sagte in seiner Erklärung von Sharh Sunna, das Buch, was hier erwähnt wird, ist der Koran. Ja, nochmal. Er ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen lassen, der ihnen seine Zeichen verließ. Sie läutert und sie das Buch ist der Koran. Ja? Und jetzt sagt weiter, Sheikh Ahmed Najmi, das Buch, was hier erwähnt wird, ist der Koran und die Weisheit ist die Sunna des Propheten. Und die Weisheit, die hier erwähnt wird, wird Hikma genannt. Ja? Ganz wichtig. Das hat auch was damit zu tun. Dieses Wort hat auch was damit zu tun. Nicht nur, dass diese Ayah Weisheit, sondern auch, wie hier Sheikh Ahmed Najmi sagt, die Weisheit, die hier gemeint ist, ist die Sunna des Propheten. Das ist von Tafsir von Tabari, ja? Wo er gesagt hat, der Begriff Hikma ist die Bedeutung von Koran und Sunna. Mhm. Hikma. Wenn wir also wirklich mit dem richtigen Verständnis von dem Koran leben wollen, dann müssen wir uns an die Erklärungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam halten. Wie wir es in der authentischen Sunna vorfinden. Nicht in der Sunna von 100.001 Märchen von Grimms oder so. Weil die Leute, es ist wirklich, subhanallah, die sagen Sachen und sagen, das ist von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer wissentlich über mich eine Lüge erzählt, der soll seinen Platz in Jahannam sich schon mal sichern. Du sagst etwas, und du sagst, ja, das hat der Prophet gesagt. Und du weißt, du bist dir gar nicht sicher, ob er das wirklich gesagt hat, beziehungsweise du weißt nicht, ob dieser Hadith wirklich authentisch ist. Und du sagst es trotzdem. Du kannst dir schon mal deinen Platz in Jahannam heiß halten, wenn du sowas sagst. Das hat der Prophet gesagt. Wenn wir also wirklich mit dem richtigen Verständnis von dem Koran leben wollen, dann müssen wir uns an die Erklärung des Propheten halten, wie wir es in der authentischen Sunna vorfinden. Und Imam Ahmed sagte, und die Sunna ist die Erklärung vom Koran. Die Sunna ist die Erklärung vom Koran. Dies zeigt uns ganz deutlich, dass wir dazu verpflichtet sind, von den Erklärungen des Propheten den Koran zu verstehen. Es geht nicht ohne. Es ist ein Bestandteil, der unabdingbar ist, um den Koran richtig zu verstehen. Also nicht so wie die Koraniyun, die Berühmten aus Türkei, einige kennen sie vielleicht, ja? Die sagen, nee, wir nehmen nur vom Koran. Und diese Sapiks, diese Idioten, die beten auch noch. Die beten so wie wir. Also nicht nach Sunna, aber ne, mit Stehen und Ruku und Sujud. Woher haben sie das? Wenn Sie sagen, wir machen nur Koran, wir nehmen nur vom Koran, woher nehmen Sie dann diese Information, dass Sie so zu beten haben? Ja. Aber dann sind sie, die belügen sich dann selber. Nun kann man sagen, wie sollen wir von diesem Verständnis nehmen, wenn wir ihn, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nie getroffen haben? Wir leben doch 1433 Jahre später. Dann fragen wir im Gegenzug, wer hat die Offenbarung aufgeschrieben? Wer war Zeuge von diesen Offenbarungen? Wer war es, der es von dem Gesandten gelernt hat und praktiziert hat und so weitergegeben hat, wie er es von dem Propheten verstanden hat? Also nicht, ich habe hier so stille Post, ich habe was gehört, ja, und gebe es ungefähr so weiter und die dritte Person hat es dann nochmal verfälscht und bis es dann bei der 100. Person angekommen ist, ist total was anderes rausgekommen, nicht so. Sondern so, wie sie es vom Propheten Muhammad gelernt haben und wo sie es beigebracht bekommen haben. Genau so. Also so, es ist unglaublich. So was findet man in keiner anderen Religion außer den Islam. Oder hat irgendeiner schon mal davon gehört, dass einer von sich behauptet, ich bete genau so wie Isa a.s., wie Jesus a.s. Natürlich, wenn das welche behaupten, aber wenn du sagst, okay, wo sind deine Quellen? Wie kannst du mir beweisen, dass der Isa, dass Jesus a.s. so gebetet hat, wie du betest? Ob das so ist oder wie auch immer. Können sie ja gar nicht, aber wir können das. Wir können das. Wir wissen, wir machen genauso die Gebetswaschung, wie der Prophet Muhammad es gemacht hat. Wir beten genauso, oder wir sollten genauso beten, wie der Prophet Muhammad sein Gebet gemacht hat. Wir machen genauso Hatsch, die Pilgerreise, wie der Prophet Muhammad es gemacht hat. Die Antwort darauf, also wer hat die Offenbarung aufgeschrieben, wer war Zeuge von dieser Offenbarung, wer war es, der es von den Gesandten gelernt und praktiziert hat und so weitergegeben hat, wie er es von den Propheten verstanden wurde, die Antwort darauf ist, die Sahaba, die Gefährten des Propheten. Ohne Zweifel. Ne? Und wie gesagt, wenn irgendeiner was anderes dazu zu sagen hat, kann er sich gerne zu Wort melden. Kann irgendjemand dies verleugnen? Also gibt es wirklich einer, der jetzt hier sitzt oder der sich das später anhört oder auch in Zukunft, wenn wir unsere Diskussionen führen mit irgendwelchen Muslimen, kann das irgendeiner verleugnen? Sind die Beweise nicht glasklar? Ist es nicht so? Was sagst du? Ja? Ist doch so, oder nicht? Die Sahaba haben die Aussagen des Propheten Muhammad übermittelt in einem vertrauensvollen Weg. Wie nennen wir das? Isnad, Überlieferungskette. Das heißt, wir haben Person A, B, C, D bis zum Propheten Muhammad. Wir haben da eine Überlieferungskette. Und von jedem Überlieferer haben wir eine Biografie. Das geht sogar so weit, Subhanallah, es geht sogar so weit, als dass ein Sahabi eine Reise auf sich aufgenommen hat, Subhanallah, um einen Hadith zu hören, den er schon kannte. Aber er wollte sich das bestätigen lassen, ob das wirklich authentisch ist. Und ist zu einem anderen Sahabi gegangen und er hat gesehen, wie er einen Pferd gelockt hat mit der Hand und hat so ihn gelockt, das Pferd. Und als das Pferd da war, hat er es genommen und er hat überhaupt nichts in der Hand gehabt. Das heißt, er hat das Pferd angelogen. Und dieser Sahaba hat gesagt, wenn du ein Pferd anlügst, dann lügst du auch einen Menschen an. Von denen nehme ich gar nichts an. So streng waren die, Achi. Daran sieht man, wie penibel die Muslime damals waren, wenn es darum ging, dass Überlieferungen, auch vom Koran, ne? Also Koran wurde ja auch in einer Überlieferungskette uns überbracht. Und auch die Hadithe, wie penibel die waren, dass sie gesagt haben, wenn diese Überlieferungskette nicht hundertprozentig war, dann nehmen wir das nicht. Und einige Kriterien wurden dann gemacht von Imam Bukhari und Imam Muslim und so weiter. Die Sahaba haben die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam übermittelt in einen vertrauensvollen Weg, genau wie uns der Koran übermittelt wurde. Auch in einen vertrauensvollen Weg, oder nicht? Ja? Keiner kann verleugnen, dass die Sahaba es waren, die uns den Koran und die Sunna übermittelt haben, außer ein Unwissender, außer ein Jahil oder ein Verrückter oder Majnun oder was auch ich immer. Wisse, dass es keinen gibt, der die Sunna ablehnt, wobei er auch den Koran ablehnt. Denn er wurde uns auf den gleichen Weg übermittelt, von den gleichen Leuten, die uns die Sunna übermittelt haben. Ist das nicht so? Wenn einer sagt, ja, Achi, aber ich kann das nicht akzeptieren, ja, dass diesen Befehl von Prophet Muhammad, ich kann das nicht akzeptieren, Achi, wenn er das sagt. kannst du nicht, gibt es irgendein Ayah, wo du das genau das Gleiche sagen würdest? Kannst du irgendein Ayah sagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das sagt, mach das und das und du sagst, ich kann das nicht akzeptieren. Nein, Hasha, das sage ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Das kommt doch von Allah. Subhanallah, du Trottel, das ist auch eine Offenbarung. Diese Hadithe, diese Überlieferungen von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind genauso gleichwertig. Weil ich habe das gerade, deswegen will ich, dass ihr das wirklich versteht, dass die Sunna gleichwertig ist mit dem Koran. Das heißt, wenn wirklich es authentisch ist, was, wenn ich dir jetzt etwas sage, ja, und ich kann dir beweisen, dass dieser Hadith authentisch ist, dann kannst du nicht sagen, ich lehne diese Hadith ab. Das geht nicht. Dann nimmst du auch ein Eier ab, das, weil das Offenbarung ist, Achi. Denn genauso, wie es eine Überlieferungskette gibt für den Hadith, so gibt es auch eine Überlieferungskette für den Koran. Wie kann man also die Sunna ablehnen? Wer auch immer den Koran oder die Sunna ablehnt, für den gibt es keinen Glauben mehr. Allah sagt im Koran in Surah An-Nisa, Surah 4, Ayah 65, aber nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht er, bis sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast und in voller Ergebung sich fügen. Ich erkläre mal ganz kurz, aber nein, bei deinem Herrn. Allah subhanahu wa ta'ala schwört hier bei sich selber. Sie glauben nicht er. Sie haben keinen wahren Glauben. Derjenige hat keinen wahren Glauben, bis sie dich über das richten lassen. Wer ist dich? Der Prophet. Also der Prophet ist da als Richter. Und er hat gerichtet. Okay? So, und jetzt kommt's, was zwischen ihnen umstritten ist. Da ist eine Sache, der Prophet ist gekommen, hat diese Sache, hat sein Urteil darüber gegeben, ja? Ich muss das, und jetzt kommt die zweite Zutat, jetzt kommt die zweite Bedingung. Und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden. Durch das, was du entschieden hast. Ja, nochmal. Eine Sache ist da, der Prophet Muhammad ist gekommen, hat diese Sache entschieden. Nicht nur, dass du das akzeptieren musst. Noch dazu darfst du nicht sagen, musste der denn so entscheiden? Ich hatte eigentlich gehofft, der... Nein. Du musst sagen, Alhamdulillah, das ist das, was der Prophet gesagt hat. Und du darfst dich in dein Herzen, darfst du keine Bedrängnis haben in dein Herz. Ansonsten gehörst du zu denjenigen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie glauben nicht richtig. Und dass sie sich in voller Ergebung ergeben. Also, ne? Der Hukum ist da, ich habe es akzeptiert, ich habe keine Bedrängnis in mein Herz und ich ergebe mich voll und ganz diesem Hukum von dem Propheten Muhammad s.a.w. Hier gibt es etwas sehr Wichtiges zu beachten. In voller Ergebung bedeutet, dass wir keinerlei Entschuldigungen machen, vielmehr, dass wir akzeptieren und befolgen in allem, was uns vom Koran und der Sunna gebracht wurde. In allem. Also keine Ausnahme. In jeder Hinsicht. Die Ulema, also die Gelehrten, sagen, dass es einen Vers im Koran gibt, bekannt als Ayatul Imtihan. Die Eier der Prüfung. Ayatul Imtihan. Ja, Imtihan. Ayatul Imtihan. Die Eier der Prüfung. Welcher ist das? Allah sagt in Surah Al-Imran, Ayah 31, sag, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Mohammed, so liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Allah ist allvergebend und barmherzig. Wie viele Muslime gibt es wirklich da draußen, die sagen, oh, ich liebe Allah subhanahu wa ta'ala so sehr. Ich liebe Allah so viel. Für mein ganzes Leben, ich liebe Allah über alles. Okay, ich wollte dich nur mal darüber informieren. Der Prophet Muhammad hat das und das gesagt. Der hat das befohlen oder er hat das und das weggelassen. Ja, Achi, aber der Prophet ist nicht Allah. So kommen die. Mit solchen Schubuhat kommen die Leute dann. Mit solchen zweifelhaften Aussagen kommen die dann. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar sagt, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, folgt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Wenn du also Allah liebst, dann folge den Gesandten und Allah wird dich lieben. Dies ist eine sehr deutliche und klare Aussage, die klarer ist als die Sonne bei einem wolkenlosen Tag. Oder nicht? Klarer geht es doch nicht. Wie klar soll es noch kommen? Soll ein Engel, also Allah subhanahu wa ta'ala, einen Engel herunterschicken und es dir nochmal erklären? Unter vier Augen oder was? Ich verstehe wirklich nicht, was daran so schwer zu verstehen ist. Ich verstehe das nicht. Also wenn mir einer eine vernünftige Erklärung dafür geben kann, warum es immer noch Muslime gibt, die mit so einem Quatsch daherkommen, ja, Indem sie die Sunna herabstufen und sagen, ja, aber ist ja nicht Koran und ist ja nicht Allah und ist ja nicht, man weiß ja nicht, ist es wirklich von Allah und so weiter und so fort. Wir haben ja also ganz klar gesehen, dass der Koran und die Sunna die Quellen des Islams sind und dass man dazu verpflichtet ist, diesen zu folgen, diesen beiden zu folgen. Auch haben wir dafür die Beweise genannt, dass es Quellen vom Islam sind und dass man ihnen folgen muss. Nun wollen wir beweisen, weil wir haben jetzt bewiesen, wir haben jetzt ganz klar bewiesen, dass der Bestandteil vom Islam ist Koran, ist Sunna, ohne Zweifel. Es gibt, glaube ich, keinen mehr jetzt hier, ne, inshallah, der es nicht verstanden hat, dass Koran und Sunna Islam ist. Ne? So, jetzt wollen wir gerne beweisen, dass es auch Pflicht ist, dem Verständnis der Salaf al-Salih zu folgen. Weil wir haben diese Behauptung aufgestellt. Und dazu stehen wir auch. Und dazu rufen wir auch auf. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum wir Hikma überhaupt gegründet haben. Weil wir immer sehen, die Leute rufen auf, Koran und Sunna, Koran und Sunna. Ja, wo ist das Verständnis des Salaf al-Salih? Allah sagt in Surah Baqarah, Surah 2, Ayah 13, und wenn zu ihnen, den Heuchlern, gesagt wird, glaubt wie die Menschen. Und die Menschen, zu der Zeit des Propheten, also zu der Zeit, wo diese Eier herabgesandt worden ist. Wer waren denn die Menschen? Wen hat Allah subhanahu wa ta'ala angesprochen? Hä? Die Sahaba, ja. Es waren die Gefährten des Propheten, die Al-Ansar, also die Helfer, die in Medina schon waren, und die Muhajirun, die von Mekka nach Medina ausgewandert sind. Allah sagt, glaubt, wie die Menschen glauben. In Surah Baqarah, Ayah 13. Weiterhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, auch in Surah Baqarah, Ayah 137, wenn sie an das glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie somit recht gelandet. Wenn sie sich jedoch abkehren, dann befinden sie sich in Widerstreit, aber gegen sie wird Allah genügen, er ist der Allhörende und der Allwissende. Guck mal, bitte. Hört bitte aufmerksam zu, weil es ist sowas von wichtig. Wenn sie an das glauben, woran ihr glaubt. Wer ist ihr? Wer ist ihr? Die Sahaba, Achi. Die Sahaba. Wenn sie das Gleiche glauben, wie ihr glaubt, dann sind sie somit recht geleitet. Und nur dann. Und jetzt kommt's. Für diejenigen, denen das nicht ausreicht, gibt Allah subhanahu wa ta'ala noch einen drauf. Für diejenigen, die schwerbegrifflich sind. Wenn sie sich jedoch abkehren, dann befinden sie sich in Widerstreit. Also wirklich, ich meine, das ist wirklich wieder so klar. Alhamdulillah. Aber gegen sie wird Allah genügen, er ist der Allhörende, der Allwissende. Wen spricht Allah hier an? Die Sahaba. Denn als der Koran hinabgesandt wurde, waren keine anderen Muslime neben dem Propheten außer den Sahaba. Ist doch klar, oder nicht? Und wer ist ein Sahaba? Wer ist ein Sahaba? Und auch so gestorben ist. Ganz wichtig. Und nicht nur gesehen hat, sondern auch nicht gesehen, weil dazu gehören auch die Blinden. Wie zum Beispiel auch Ibn al-Maktum. Der war blind, aber trotzdem ein Sahaba. Er hat ihn aber nicht gesehen. Allah sagt, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Sure 3, Ayah 110. Wer ist hier ihr? Die Umma von Mohammed. Und woher entspringt diese Umma? Woher entspringt diese Umma? Ja, von den Sahaba. Von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Sahaba. Allah sagt, Surah An-Nisa, Ayah 115, ja, das ist auch ein heftiger Ayah für diese ganze Sache. Wer aber den Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist und einen anderen Weg als dem der Gläubigen folgt, werden wir dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat, und ihn in der Hölle aussetzen. Und wie schlimm ist der Ausgang? Subhanallah, Achi. Subhanallah. Nochmal. Wer aber den Gesandten entgegenwirkt, das heißt, wer sich von der Sunna des Propheten abkehrt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist. Ich weiß, ja, ich weiß, das ist vom Propheten. Ich weiß das. Aber trotzdem, ich kehre mich ab. Und einen anderen Weg als dem der Gläubigen folgt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht, und einem anderen Weg als dem des Propheten folgt. Achie. Er sagt, als dem der Gläubigen folgt. Die Gläubigen sind die Sahaba, Achi. Die sind mit inklusive da drin. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, ich folge den Propheten, aber ich folge nicht den Sahaba. Gehörst du zu denen? Gehörst du zu denen, wo jetzt Allah subhanahu wa ta'ala sagt, werden wir dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat und ihn in der Hölle aussetzen. Und wie schlimm ist der Ausgang, Achim? Wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, gemeint ist damit, dass der Gesandte etwas sagt und du etwas anderes sagst. Da fällt mir ein schönes Beispiel ein von Imam Malik. Da kam eine Person und hat gesagt, ich habe gehört, der Prophet Muhammad hat das und das gesagt. Was sagst du dazu? Da hat er gesagt, siehst du an mir eine Kuttel? Wisst ihr, was eine Kuttel ist? Dieses Band, was die Mönche sich hier so drum machen. Er sagt, siehst du bei mir eine Kuttel? Also damit will er sagen, bin ich ein Kafir oder was? Ich gehöre nicht zu den Mönchen, dass wenn der Prophet etwas gesagt hat, dass ich etwas anderes sage, als das, was der Prophet sagt. Wenn nun einer sagt, ich möchte am Buch und der Sunna festhalten, auch wenn ich nicht daran festhalte, woran die Gefährten sind, ist dies ausreichend? Ist das ausreichend? Nach dem, was ich hier erklärt habe? Einer kommt und sagt, ich möchte am Buch und der Sunna festhalten, auch wenn ich nicht daran festhalte, woran die Gefährten sind. Ist das ausreichend? Nein, ist nicht ausreichend. Ist nicht ausreichend. Weil ich habe doch gerade die Beweise dargelegt. Und ich fordere wirklich jeden heraus, ne, der etwas anderes meint, dass er nicht nur zu mir, sondern zu uns kommt und sagt, Achi, du bist ein Fehler. Das, was du gesagt hast, ist falsch. Wir müssen nicht den Sahaba folgen. Wir müssen nicht dem Verständnis des Salafus Salih folgen. Aber dann komm mit Beweise, Achi, und komm nicht mit irgendwelchen dummen Sprüchen einfach nur. Mein Papa hat gesagt, mein Hodja hat gesagt, mein Imam hat gesagt. Ich habe nichts gesagt. Oder muss man auch darauf sein, worauf die Gefährten waren? Natürlich. Aber im Koran und der Sunna wurde uns befohlen, dass wir den Sahaba folgen müssen. Wenn wir also wirklich den Koran und der Sunna folgen wollen, dann müssen wir dem Beispiel des Sahaba folgen. Ganz klar. Allah sagt, das ist diese Ayah, den müsst ihr euch wirklich hinter die Ohren schreiben. Der ist auch sehr einfach. Den kann man sich sehr einfach merken. Das ist Surat al-Tawbah, das ist 9. Sure, Ayah 100. Das ist ganz einfach zu merken. Den müsst ihr euch wirklich merken, weil das haut jeden Mubtadi, jeden Hizbi um. Allah sagt, die Vordersten, die ersten Auswanderer aus Mekka und die Helfer aus Medina, Muhajirun und Ansar, und jene, die ihnen auf die beste Art gefolgt sind, mit ihnen ist Allah wohl zufrieden und sie sind wohl zufrieden mit ihnen und er hat ihnen Gärte bereitet, durch welche Ströme fließen, darin sollen sie weilen, immer da, ewig, das ist die höchste Glückseligkeit. Nochmal, die Vordersten und die Auswanderer und jene, die ihnen auf die beste Art gefolgt sind. Mit ihnen ist Allah wohl zufrieden. So, wir wissen also, wir haben jetzt ganz klar gesehen, Ansar, die Helfer, Muhajirun, die Auswanderer, sind Sahaba, gehören zu den Sahaba. Ja? Können wir zu den Ansar gehören, Achi? Können wir zu den Muhajir gehören, zu den Auswanderer? Können wir zu denen gehören, die ihnen auf die beste Art gefolgt sind? Können wir, Achi? Ja, können wir oder nicht? Die auf ihnen die beste Art und Weise gefolgt sind. Wenn wir das machen, Achi, dann gehören wir zu denen, die hier in Ayah genannt werden. Mit ihnen ist Allah wohl zufrieden und sie sind wohl zufrieden mit ihm. Und er hat ihnen Gärten bereitet, durch welche Ströme fließen. Darin sollen sie ewig weilen und immer da. Das ist die höchste Glückseligkeit. Und der Prophet Muhammad hat gesagt, Aleikum bi sunnati, haltet fest an meiner Sunna, an der Sunna des Propheten Muhammad. Hat er da aufgehört? War es das? Er sagte aber nicht nur das, sondern er sagte weiter, وَسُنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ مِنْ بَعْدِي und haltet an der Sunna der rechtgeleiteten Khalifen nach mir. Daran sehen wir ganz klar, ne? So wie ich gerade bewiesen habe, dass der Koran und die Sunna, die sind gleichwertig, ohne Zweifel. Und jetzt kommt's, der Hammer ist, die Sunna des Propheten Muhammad und die Sunna des Sahaba, die sind gleichwertig, Achim. Weil das der Prophet Muhammad gesagt hat. Er hat es gleichwertig gemacht. Meine Sunna und die Sunna. Er hat nicht gesagt, meine Sunna und danach vielleicht, sondern meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Khalifen nach mir, Achim. Ja. Er sagte auch, haltet fest daran und beißt darauf mit euren Backenzähnen. Dies ist ein Befehl von den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Warum Backenzähne? Weil die Zähne sind dafür bekannt, dass die am festesten Biss haben. Vorne die Schneidezähne kann man schnell, wenn man was festhält, kann man rausziehen. Aber wenn du mit Backenzähnen etwas festhältst, Achi, da hast du richtig die Kraft hinter. Ihr sollt daran festhalten. Und auch sagte er, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sich die Juden in 71 Gruppen, die Christen in 72 Gruppen und die Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in 73 Gruppen spalten werden. Und alle sind in Höllenfeuer, alle, ohne Ausnahme. Nur eine nicht. Wer ist diese eine? Die Sahaba haben diese Frage gestellt. Die haben gesagt, ja, Rasulullah. Wer ist diese eine Gruppe? Was hat er dann gesagt? Genau, der hat gesagt, Ma'ana alayhi yawm wa ashabi. Daran, wo ich heute festhalte und meine Sahaba. Das ist die Bedingung dafür, dass du zu der geretteten Gruppe gehörst. Ohne das geht's nicht, Achi. Also entweder hältst du an diese Sunna und die Sunna der Sahaba fest, oder du kannst nicht zu der geretteten Gruppe gehören, so leid es mir tut. Das ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese und noch mehr Beweise gibt es, dass das Verständnis des Salaf al-Salih bindend ist für einen Muslim, um den Islam richtig zu verstehen. Wer hat nun irgendeinen Einwand oder Zweifel daran, dass dies nicht so stimmt? Den möchte ich wirklich gerne sehen. Oder lieber auch nicht. Schauen wir uns dann mal an, ja, schauen wir uns dann mal an, was der Prophet und seine Gefährten und diejenigen, die ihm auf die beste Art gefolgt sind, dazu zu sagen haben in Bezug auf das Sitzen und Hören von den Ehlul Bidda. Weil wir haben jetzt gesagt, ne, also ich hoffe, das ist ganz klar und deutlich, das Koran ist vom Islam, Sunna ist von Islam und das Verständnis des Salaf al-Salih, der rechtschaffenden Vorfahren, ist von Islam. Was haben die denn jetzt dazu gesagt, Achi? In Bezug auf das Zuhören, Lernen und Hören und Sitzen mit den Ehlul Bidda. Ganz kurz. Das ist ein Auszug von dem berühmten Werk von Imam Ahmed, Usul al-Sunnah, die Fundamente der Sunnah, Kapitel 8, über das Verbot, mit den Ehlul Bidda, die Leute der Neuerung, zu sitzen, ihnen zuzuhören, Achi, und mit ihnen zu argumentieren. Und dass man sie und diejenigen meinen soll, die mit ihnen sind. So, hier, fangen wir an. Wie gesagt, wir sprechen nicht ohne Beweis. Alhamdulillah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer auch immer erneuert oder einen Erneuerer unterbringt oder ihm hilft, auf denjenigen ist der Fluch Allahs, seiner Engel und von der ganzen Menschheit, in Bukhari und Muslim, verzeichnet. Qadi Abu Ya'la, gestorben 333 nach Hijra, sagte, es gibt einen Ijma, eine einstimmige, allgemeingültige Meinung, bei den Sahabas, bei den Gefährten und den Tabi'in, der zweite Generation, in Bezug auf das Distanzieren und sich Entfernen von den Mubtadi'a, von den Erneuerern. Ijma, achi. Ijma bedeutet, die waren sich alle einig. Es gab nicht einen, der gesagt hat, ja, aber könnte sein, dass das nicht so ist. Nein, die waren sich alle einig darüber, dass das so ist. Worüber waren die sich einig? In Bezug auf das Distanzieren und sich Entfernen von den Mubtadi'a, von den Erneuerern. Al-Qurtubi, gestorben 671 nach Hijra, sagte, und wenn es notwendig ist, sich von den Leuten der Sünde zu entfernen, machen wir doch, oder nicht? Oder sitzt ihr mit Leuten, die da Sina machen und Alkohol trinken sich oder eine Spritze reinpfeifen oder wie auch immer irgendwelche anderen schlimmen Taten machen? Das, ihr sitzt niemals mit diesen Leuten zusammen. Dürft ihr ja auch nicht. Hat ja auch Allah Ta'ala gesagt im Koran. So, und wenn es notwendig ist, sich von den Leuten der Sünde zu entfernen, wie es erklärt wurde, dann trifft es in Bezug auf die Leute der Erneuerung und Gelüsten, also Ahlu Bidda wal Hawa, noch mehr zu, dass wir von ihnen uns entfernen. Al-Baghawi, gestorben 535 nach Hijra, sagte, und die Sahaba, die Tabi'in, die Nachfolger und die Gelehrten von der Sunna haben uns verlassen, sind gestorben, während sie darauf waren, vereint waren und es unbestritten war, dass man Feindschaft gegenüber den Ahlu Bidda haben soll und dass man vor ihnen fliehen soll. Einige sagen sogar, fliehen wie vor einem hungrigen Löwen. Warum, da erkläre ich gleich noch, inshallah. Weiter sagte Al-Baghawi, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns über die Spaltungen in dieser Umma informiert, ohne Zweifel hat er uns informiert. und dass Gelüste und Erneuerung verbreitet sein werden. Er hat uns darüber informiert, ne? Dass Gelüste und Erneuerung in der Umma verbreitet sein werden. Er hat, wie wir gerade die Rutbatul Hajar, vor Erneuerung gewarnt, obwohl zu seiner Zeit gab es keine einzige Erneuerung. Nicht eine. War pur der Islam. Er hat vor Sekten gewarnt, er hat gesagt, und dieser Hadith, nochmal, ist ein authentischer Hadith. Weil einige sagen, ja, es wurde Sahih oder nicht, ist nicht Daif und wie auch immer. Es ist Sahih, wurde da eingestuft. Und zwar hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass sich zwei Sekten, zwei Gruppen von Muslimen sich nicht an meine Haut, nicht von meiner Haut, von dem Fluss des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Jannah trinken werden. Was hat er da gesagt? Welche beiden waren das? Khawarij? Nee. Ja? Ja, aber er hat zwei Namen, er hat zwei Gruppen genannt. Nee. Nee. Musa, weißt du das? Die zwei Sekten, die der Prophet Muhammad gesagt hat, die nicht von meiner Haut trinken werden? Qadariya und Murjiya. Qadariya, das waren diejenigen, das sind diejenigen, die den Qadr von Allah SWT abgelehnt haben. Und Murjiya sind diejenigen, es gibt Stufen von Murjiya. Drei Stufen von Murjiya, die extrem Murjiya, die extrem Murjiya und die normalen Murjiya. Die extrem Murjiya sagen, jeder, der die Existenz Allahs bestätigt, also sagt, ja, es gibt Allah, der ist ein Mu'min. Also auch ein Typ aus der tiefsten Ecke der Erde und sagt, ja, natürlich gibt es Allah. Der ist für solche Leute ein Mu'min gewesen. Ein Mu'min, ein Gläubiger. Die Extrem-Murjiya sind diejenigen, die sagen, jeder, der sagt, dass Allah unser Rabb ist und es bestätigt mit der Zunge, ja, der ist auch ein Gläubiger. Und zwar Gläubiger in der Hinsicht, dass er sein Iman sinkt auch nicht. Das ist die dritte Gruppe, die sagt, Iman ist Bestätigung im Herz und Aussage mit der Zunge. Ja? Nein. Ohne Aussagen mit der Zunge. Nur Bestätigung im Herz. Ohne Bestätigung mit der Zunge. Und die sagen auch nicht, dass der Iman steigt und auch nicht fällt. Ne? Also diese beiden Sekten hat der Prophet Muhammad gesagt, obwohl er nichts davon zu seiner Zeit gesehen hat. Die Qadariya und die Murjiya werden nicht von meiner Haut, von meinem Fluss trinken. Er informierte uns auch darüber, dass die Rettung darin liegt, dass man seine Sunna und die Sunna der Gefährten folgen soll. Deshalb ist es erforderlich für die Muslime, wenn er einen sieht, der sich mit Gelüsten und Erneuerung beschäftigt, daran glaubt oder etwas von der Sunna herabsetzt, dass man von so einem flieht, mit so einem nichts zu tun hat und ihn verlässt, ob tot oder lebendig. Auch wenn diese Mubtadi'a tot sind oder noch am Leben, man distanziert sich in beiden Zuständen von ihnen. Es wird kein Salam zu ihnen gegeben, wenn man sie trifft, noch grüßt man zurück, falls man zuerst gegrüßt wird. Dies sollte so lange unternommen werden, bis diese Person, dieser Mubtadi, dieser Erneuerer mit seiner Erneuerung aufhört und zu der Wahrheit zurückkehrt. Ibn Qudama 620 nach Hijr sagte, die Salaf, die frommen Vorgänger, haben es verboten, mit den Ehlu Bidah zu sitzen, in ihre Bücher zu gucken und ihren Reden zuzuhören. Imam al-Larakai, gestorben 418 nach Hijr, sagte in Sharh Sunnah al-Intiqad, was uns vom Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet wurde bezüglich dem Verbot des Debattierens mit den Mubtadi'a. Abu Dawud, gestorben 275 nach Hijr, hat ein Kapitel in seinen Sunnan, Kapitel sich abwenden von dem Mubtadi und Hass gegen sie haben. Imam al-Baihaqi, 458 nach Hijr gestorben, sagte ihn al-Itiqad, Kapitel das Verbot mit den Mubtadis zu sitzen. Imam al-Nawawi, gestorben 676 nach Hijr, erwähnte in Al-Askar, Kapitel, sich trennen von den Ahlu Bidah und den Ahlu Fisk, den Leuten der Sünde. Ibn Abbas, 68 nach Hijr gestorben, sagte, wahrlich, die am meist verabscheuungswürdige Sache bei Allah sind Bidah, sind Erneuerung. Al-Hassan al-Basri, gestorben 110 nach Hijr, sagte, sitzt nicht mit den Ahlu Bidah wal-Hawa, argumentiert nicht mit ihnen, noch hört ihnen zu. Al-Fudail ibn Iyad, 187 nach Hijr, sagte, ich traf die besten Leute, sie alle waren Leute der Sunna und sie verbaten die Gesellschaft mit den Ahlu Bidah. Ibrahim ibn Maisara, gestorben 132 nach Hijra, sagte, wer auch immer einen Mubtadi ehrt, hat zu der Zerstörung des Islams beigetragen. Sufyan al-Thawri, 161 nach Hijra gestorben, sagte, wer auch immer einem Mubtadi zuhört, der hat den Schutz von Allah verlassen und er hat sich dem Bid'ah anvertraut. Imam Malik, 179 nach Hijra, sagte, wie schlecht sind doch die Ahlul Bid'ah, wir geben ihnen kein Salam. Al-Fudail ibn Iyad, 187 nach Hijra, sagte, wer auch immer mit den Ahlul Bid'ah sitzt, soll sich vor ihnen hüten. Und wer auch immer mit einer Person der Neuerung sitzt, ist fern von Weisheit. Ich wünschte, es gäbe eine Trennung aus Eisen zwischen mir und einer Person von Ahlul Bid'ah. Das Speisen mit einem Juden oder einem Christen ist mir lieber als das gemeinsame Essen mit einer Person von den Ahlul Bid'ah. Al-Layth ibn Sa'd, 175 nach Hijra, sagte, wenn ich eine Person der Triebe, Erneuerung, über dem Wasser gehen sehen würde, ich würde von ihm nichts annehmen. Daher sagte ihm ein Shafi, er, Al-Layth, hat untertrieben. Wenn ich diese Person in der Luft gehen sehen würde, ich würde von ihm trotzdem nichts annehmen. Al-Thabit ibn Ajlan sagte, ich traf Anas ibn Malik, ibn al-Musayb, al-Hasan al-Basri, Sa'id ibn Jubair, al-Shabi, Ibrahim al-Nakhi, Atta ibn Abi Ribah, Tawus, Mujahid, Abdullah ibn Abi Mulaika, al-Zuhri, Makhul, al-Qasim, Abu Abdurrahman, Atta al-Khurasani, Thabit ibn Bunani, al-Hakam ibn Mutaba, Ayyub al-Sakhtiyani, Hamad ibn Muhammad ibn Sirin, Abu Amir, und er traf Abu Bakr al-Sadiq, Yazid al-Rikashi und Suleiman ibn Musa. Alle haben mir die Anordnung gegeben, dass ich bei der Jama'a bleiben soll und mir verboten von den Ahlul Bid'ah zu sein. Diese Leute, falls diejenigen, die es nicht wissen, das waren Imame. Das waren alle Imame, jeder für sich selber. Sa'id ibn Amir sagte, ich hörte meinen Großvater, Ismail ibn Kharija, sagen, zwei Männer von den Ahlul Hawa kamen zu Muhammad ibn Sirin und sagten, oh Abu Bakr, können wir ein Hadith erzählen? Er sagte, nein. Sie sagten, können wir ein Ayah rezitieren? Er sagte, nein, entweder steht ihr auf und geht oder ich stehe auf und gehe. Also standen die beiden auf und gingen. Einige Leute sagten dann zu ihm, was für ein Schaden hätte es gehabt, wenn sie dir einen Ayah rezitiert hätten. Er sagte, ich mag es nicht, dass sie mir einen Ayah rezitieren und es verdrehen und dies so in mein Herz eindringt. Und das war, subhanallah, das war Sa'id ibn Amir. Also subhanallah, nicht wie wir, die keinen... Also wir haben Iman, Alhamdulillah, aber diese Leute, die waren ohne Beispiel von ihren Iman und von ihren Takwa und von ihrer Gottesfurcht. Und die wollten das nicht hören. Die haben sich damit, noch nicht mal Ayah von diesen Leuten haben die, weil die Angst hatten, dass sie es verdrehen und so in ihren Herzen geht. Al-Awza'i, 175 nach Hijra, überlieferte von Yahya ibn Kathir, 129 nach Hijra, dass er sagte, wenn du ein Ahlul Bid'ah auf einen Weg triffst, dann nehme einen anderen Weg. Al-Fudail ibn Iyad, gestorben 187 nach Hijra, sagte, wenn einer zu einem kommt, um Rat zu fragen, und er ihn zu einem Mubtadi leitet, dann hat er den Islam getäuscht. Hütet euch davor, zu den Ahlul Bid'ah zu gehen, denn sie bringen einen von der Wahrheit ab. Ismail al-Tusi sagte, Ibn al-Mubarak sagte zu mir, lasse deine Gesellschaft mit den Armen und Bedürftigen sein und hüte dich von den Sitzen mit den Ahlul Bid'ah. Al-Fudail ibn Iyad sagte, sitze nicht mit den Ahlul Bid'ah, denn ich befürchte, dass sonst ein Fluch auf dich herabkommt. Abu Kilaba sagte, 104 nach Hijra gestorben, sitze nicht mit ihnen, vermische dich nicht mit ihnen, denn ich befürchte, dass sie dich mit ihrer Irrleitung verstricken und dich durcheinander bringen in vielen Sachen, die du eigentlich weißt. Du weißt, das ist von Koran und das ist von Sunnah. Und dann hörst du eine Person und der sagt dir, ja, aber ich habe auch mal was anderes gehört. Komm doch mal zum Chai, komm doch mal zum Tee, ich erzähl dir mal was. Und du denkst, ja, ich krieg das schon hin, ich kann das schon differenzieren. Wie viele Leute haben so den Weg zum Batil eingeschlagen? Dass sie gedacht haben, ich kann das. Ich kann unterscheiden zwischen Hack und Batil. Ich krieg das schon hin. Ich hab so viel Elend, dass ich weiß, was ist Sunnah, was ist Bitter, was ist Tawhid, was ist Shirk, was ist Ta'a und was ist Fisk. Ja, viele von den Wissenden sind diesen Weg gegangen und sind dann geendet dass sie selber von den Echo-Bilder wurden. Ja. Ja, Al-Fudaymiyyat sagte, sitze nicht mit den Ehlubida. Allah hat ihre Taten nutzlos gemacht und das Licht des Islams aus ihren Herzen genommen. Er sagte auch, sei dir nicht sicher mit deinem Dien, wenn es mit den Ehlubida ist. Frage sie nicht um Rat und sitze nicht mit ihnen. Denn wer auch immer mit den Ehlubida sitzt, wird Blindheit erben. Und er sagte, wahrlich, Allah hat Engel, die nach Versammlungen Ausschau halten, wo man sich an Allah erinnert. So guck und schau, bei welchen Sitzungen du sitzt. Lass es nicht von den Ehlubida sein, denn Allah guckt nicht dorthin. Und es ist eine Eigenschaft der Heuchlerei, dass einer mit den Ehlubida steht und sitzt. Heuchlerei. Nifaq. Ibn Battah, 387 nach Hijra, gestorben, überlieferte von Abdullah ibn Asari, der sagte, es ist nicht die Sunna, die bei uns ist, dass wir mit den Ehlubida argumentieren. Doch die Sunna mit uns ist, dass wir mit keinem einzigen von Ehlubida reden. Abu Usman al-Sabuni sagte, und sie mieden die Ehlubida wa Dalala, der Leute der Neuerung und der Irreleitung, und hegten Hass gegenüber ihnen. Sie hassten die Ehlubida, die Neues in den Dien hineingebracht haben, was kein Bestandteil des Dien ist. Sie mochten sie nicht. Sie hegten keine Gesellschaft mit ihnen. Sie haben ihre Reden nicht zugehört. Noch saßen sie und argumentierten oder führten Streitgespräche mit ihnen über den Dien. Sie schützten ihre Ohren vor diesem Unsinn. Dass wenn es erst einmal in die Ohren zu hören bekommen hat, das ihren Herzen niederlässt, dem Herzen einen Schaden zufügt und verdorbene Ideen und Gelüste hineinbringt. Er überlieferte auch von Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal, dass er sagte, ein Mann schrieb ein Buch zu Abu Abdullah, Imam Ahmed ibn Hanbal, um die Erlaubnis zu bekommen, ein Buch zu schreiben, worin er eine Widerlegung gegen die Ehlubida schreiben sollte. Und worin erklärt werden sollte, wie man sich mit den Ehlu Kalam, Leute, die auf philosophische Argumentation und ihren Verstand stützen, um den Koran und die Sunna zu verstehen, treffen wollte, um mit ihnen Streitgespräche zu führen und wie man ihnen entgegenkommt mit Argumenten. Daraufhin schrieb Abu Abdullah Imam Ahmed ibn Hanbal ein Buch zurück, worin er Folgendes erklärte. Das, was wir gehört und wir gefunden haben bei den Ehlu'ilm, bei den Leuten des Wissens, war, dass sie es verabscheut haben, mit den Leuten der Erneuerung, mit den Ehlu'bida wal-Hawa zu sprechen und zu sitzen. Die Sache liegt einzig und allein darin, dass wir dort stoppen, wo wir im Koran und die Sunna des Gesandten Sallallahu was finden. Dass wir nicht mit den Leuten der Irreleitung und Erneuerung, den Ehlu Dalala wal Bida sitzen, um sie zu widerlegen. Denn sie werden euch nur durcheinander bringen und sie selber kehren nicht zurück. Deswegen findet man mit Sicherheit darin, so Allah es möchte, indem man nicht mit ihnen sitzt und nicht bezüglich ihrer Bida spricht. Und Al-Fudayl ibn Ziyad sagte, es ist nicht möglich, dass einer von Ahlus Sunnah einen von Ahlus Bida unterstützt, außer aus Heuchlerei. Abdullah ibn Umar al-Sakhari, der Gelehrte von Khizar, sagte, ich aß mit einem von Ahlus Bida. Und diese Information erreichte ibn al-Mubarak, der dann sagte, 30 Tage sprach er nicht mit ihm, mit Abdullah ibn Umar nicht. Warum? Weil er mit Ahlus Bida gesessen hat und gegessen hat. Hat er 30 Tage nicht mit ihm gesprochen. Abu Dawud al-Sijdiyani sagte, ich sagte zu Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal, wenn ich einen von Ahlus Sunnah sehe, der mit einem von Ahlus Bida sitzt, soll ich dann aufhören mit ihm, dem Sunni, zu sprechen? Er sagte, nein, als erstes informiere ihn, den Sunni, den Salafi, dass derjenige, mit dem du ihn gesehen hast, einer von Ahlus Bida ist. Wenn er daraufhin aufhört mit ihnen, mit dem Ahlus Bida zu sprechen, dann spreche mit dem Sunni, dem Salafi, weiter. Und wenn er nicht aufhört, mit ihm von Ahlus Bida zu sprechen, dann betrachte ihn gleich wie ihn. Also diese Person, die mit ihnen ist, mit den Ahlus Bida, genauso wie Ahlus Bida. Ibn Masud sagte auch, die Person ist wie sein Freund. Und ich sage, also Imam Ahmed wurde gefragt, ich sehe eine Person von Ahlus Sunnah, die mit Ahlus Bida zusammen ist. Soll ich ihn auch sofort dann, also weil wir wissen jetzt, die Aussagen sind ganz klar, dass wir nicht mit Ahlus Bida zusammen sitzen, mit ihnen nicht argumentieren, mit ihnen nicht essen, mit ihnen nicht die Gesellschaft teilen. Ja? Und jetzt, was hat er gesagt? Soll ich ihn genauso behandeln? Also soll ich ihn sofort meiden und mit ihm nicht mehr reden? Hat gesagt, nein. Informiere ihn darüber. Sag ihm, Achi, diese Person, mit der du deine Gesellschaft teilst, ist von Ahlus Bida. Und wenn er das annimmt, dann behandle ihn also gut und du bist mit ihm. Aber wenn er sagt, ja, ich bleibe trotzdem mit diesem Ehnobida, dann behandle ihn genauso wie Ehnobida. Und ich sage zu euch, wenn ihr die Gesellschaft mit Ehnobida teilt und ihr wisst, die sind von Ehnobida, so sage ich euch, trennt euch von diesen Ehnobida. Denn ihr riskiert euren Dien. Ihr riskiert nicht euer Reichtum, ihr riskiert nicht eure Frauen, ihr riskiert nicht eure Familien, so wie ihr euren Dien riskiert, wenn ihr mit Ehnobida sitzt und von ihnen hört. Obwohl die Aussagen ganz klar und deutlich sind, dass das verboten ist. Ich merke darüber. Es ist ein allgemein gemeintes Urteil darüber, dass es verboten ist, mit den Ehnobida zu sein. Dass man ihnen zuhört, dass man von ihnen was nimmt, dass man ihre Gesellschaft teilt mit Ehnobida. Hamad ibn Zaid sagte, ich war mit Ayyub, Yunus und ibn Aun als Amr ibn Ubaid und er war ein Mutazili, an uns vorbeiging und den Salam gegeben hat und stehen geblieben ist. Aber sie haben den Salam nicht zurückgegeben. Und als Suleiman al-Taymi 143 nach Hijra krank geworden ist, hat er sehr stark geweint. Er wurde daraufhin zu ihm gesagt, warum weinst du so? Ist es wegen deiner Furcht vor dem Tod? Er sagte, nein, aber ich kam an einen Qadari, einem von der abgeirrten Qadari-Sekte, der den Qadar verneint hat, vorbei und gab ihm Salam und fürchte, dass mein Herr mich dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Subhanallah. Wie leicht nicht gehen wir damit um, dass wir sagen, ja, ich gucke mir das mal an, ich gehe mal dahin. Ich weiß, weil sie sind total abgeirrt und sind von Ehnobida, aber ich gehe trotzdem dahin und lerne meinen Dien bei den Leuten, obwohl ich weiß, sie sind von Ehnobida. Und der hat geweint und hat Furcht gehabt, dass er das vor Allah verantworten musste, weil er nur Salam gegeben hat. Muhammad ibn Ka'b al-Kurdubi sagte, sitze nicht mit den Leuten des Qadr, argumentiert nicht mit ihnen. Und jedes Mal, wenn Hamad ibn Salama in einer Versammlung saß, hat er gesagt, wer auch immer ein Qadri ist, soll aufstehen und gehen. Ungefähr das gleiche wurde auch von Tawus, Ayyub, Suleiman al-Taymi, Yunus ibn Ubaid und anderen überliefert. Al-Qadi sagte, und dies ist Ijma, allgemeingültige Meinung von den Sahaba und den Tabi'in bezüglich dem Fliehen von Ehlobida. Und einer von den Mubtadi fragte Ayyub, es sagte Yani, O Abu Bakr, kann ich dich über ein Wort etwas fragen? Er drehte sich weg und machte ein Zeichen mit seiner Hand, noch nicht einmal die Hälfte eines Wortes. Ibn Aun sagte, wer auch immer mit einem Mubtadi sitzt, ist schlimmer als er. Warum? Warum hat das Ibn Aun gesagt? Wer auch immer mit einem Mubtadi sitzt, ist schlimmer als er. Warum hat er das gesagt? Nein. Nee. Nee, weil das andere sehen und das dann vielleicht auch machen. Ungefähr. Oder der Mutella meint ja, er ist richtig, aber wenn ich mit einem Mutella sitze, weiß ich, es ist falsch und tue es trotzdem. Das ist ja doch ein. Ja. Also Ibn Aun hat das gesagt, weil wenn keiner beim Mutella sitzt, wie soll er sein Wissen weitergeben? Und deswegen bist du schlimmer, wenn du bei ihm sitzt, weil du bist dafür verantwortlich, dass er seinen Batil erstmal weitergeben kann. Weil wenn keiner da sitzen würde, kann er seinen Batil auch nicht weitergeben. Oder nicht? Wenn hier keiner sitzen würde und ich würde hier für mich alleine reden, dann würde das Wissen nicht weitergeben. Ibn Hani al-Nisaburi sagte, ich sah Abu Abdullah, Imam Ahmed, auf dem Weg zur Moschee und ein Mann, der Skeptiker, Erneuerung, gab ihm Salam. Er, Imam Ahmed, gab ihm von Ehnobida kein Salam zurück und der Mann gab ihm erneut den Salam. Imam Ahmed stieß den Mann weg und gab ihm kein Salam zurück. Ach, so waren die Salaf damals. Abu Jawza sagte, dass Affen, und er hat 83 nach Hijra gelebt, also ein Sahabi war das, dass Affen und Schweine neben mir leben, ist mir lieber, als wenn einer von denen von Ehnobida neben mir lebt. Auch sagte er, dass ich mit Schweinen sitze, ist mir lieber, als wenn ich mit einem von dieser abgeirrten Sekte sitze. Jetzt das Letzte. Imam al-Sabuni sagte über Ahlus Sunnah, sie folgen den Salaf al-Salih, den Imamen und den Gelehrten der Muslime. Sie halten sich an der starken Religion und an der deutlichen Wahrheit fest, an denen sie sich festgehalten haben. Sie hassen die Ehlobida, die in der Religion Neuerung einführen, was kein Bestandteil im Dien ist. Sie lieben sie nicht und leisten ihnen keine Gesellschaft. Sie hören ihren Reden nicht zu, sitzen nicht mit ihnen, diskutieren nicht mit ihnen über den Dien und führen keine Streitgespräche mit ihnen. Vielmehr schützen sie ihre Ohren vor ihrem Unsinn. Dinge, wenn sie in die Ohren gelangen und sich in die Herzen niederlassen, Schaden anrichten und Zweifel und gefährliche Ideen erscheinen lassen werden. Über diese Sache sagt Allah, der Erhabene und Mächtige, in der ungefähren Bedeutung, wenn du jene siehst, die über unsere Zeichen töricht reden, dann wende dich ab von ihnen, bis sie zu einem anderen Gespräch übergehen. Surat al-6, Sure, Ayah 68, das ist ein Beweis dafür, dass man nicht mit den Mubtadi'a sitzt. Und ein Sahaba oder ein Salaf war mit seinem Sohn und eine Person von Elubida kam und hat angefangen zu reden. Wer war das? Und er hat zu seinem Sohn gesagt, war in Sirin, auf jeden Fall ein von den ersten drei Generationen. Und er hat gesagt, mein Sohn, steck deine Finger in deine Ohren, sodass nichts von dem, was diese Person sagt, von Elubida, in dein dass du das hörst und in dein Herzen kommt. Und dann hat der Sohn das gemacht und hat gesagt, Sohn, tiefer, tiefer, damit du überhaupt nichts hörst von diesem. Noch tiefer. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir so viel darüber geredet, sitzt nicht mit Ehlul Bida, hört ihnen nicht zu, teilt nicht ihre Gesellschaft, gibt ihnen keinen Salam, schützt eure Religion für Ehlul Bida. Aber wir wissen nicht, wer Ehlul Bida ist. Wer ist denn Ehlul Bida? Wer ist Ehlul Bida? Ja, ja, aber wer? Keiner sagt dir das. Ja. Das ist eine von vielen. Die sind bekannt, ne? Also von da. Und, aber die gleichen, die auch fast ihre Fußzeichen folgen, oder ähnliche Sachen folgen, oder auch noch entwickelt sind, sind jetzt mit anderen Namen. Ja. Wie Ikhwan al-Muslimin, Dijama. Oder hier. Wer hat uns das, also, wenn wir jetzt sagen, dass bestimmte Gruppen von damals, von Mubtadi'a sind, ne? Khawarij, Qadariya, Mutazili, Ash'ari, Maturidis, Jafari, Jahmi, Murjia, Shia, ne? Okay, die gibt es ja immer noch, aber die gibt es ja heute immer noch. Aber es gibt Sekten heutzutage, die von Ehlul Bida sind. Und wer hat uns darüber informiert, dass die von Ehlul Bida sind? Wer hat uns das informiert, darüber informiert? Die Gelehrten. Mit was? Mit was haben sie gesagt? Nimmt nicht von Mehmet, denn seine Ohren gefallen mir nicht. Haben sie das gesagt? Haben sie so geredet? Die haben, wenn die gesagt haben, nimmt nicht von der und der Gruppe, nimmt nicht von der und der Person, dann haben sie gesagt, weil er hat das und das gesagt, im Buch das und das, und sie haben das und das verbreitet, und sie haben die und die Taten, und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich nur ganz kurz, das ist nämlich ein externes Extra-Thema, was wir dann inshallah noch machen werden. Hudhayfa ibn al-Yaman hat gesagt, die Sahaba haben den Propheten immer nach dem Guten gefragt, damit die das Gute machen können. Ich, also Hudhayfa ibn al-Yaman, hat aber nach dem Schlechten gefragt, damit er sich vor dem schützen kann. Verstanden? Wenn wir nicht wissen, wer die Ehlul Bida sind, also die Schlechten, wie können wir uns dann vor denen schützen? Können wir uns gar nicht vor denen schützen machen. So. Und jetzt sage ich euch mal, ich sage euch jetzt mal Aussagen, und ihr sagt mir, ob es dafür eine Grundlage im Islam gibt, was ihr denkt. Ich sage euch, wir vereinen uns mit jedem, der La ilaha illallah sagt, und wir entschuldigen die, wenn sie etwas im Widerspruch haben zum Islam, wir entschuldigen das. Die Grundlage liegt vermutlich bei Hassan al-Banna. Ja, genau. Das ist der. Wer ist Hassan al-Banna? Hassan al-Banna ist der Gründer von Ikhwan al-Muslimun. 1920. Ist der Gründer von Ikhwan al-Muslimun. Kann man nachlesen. Das ist eine Qawaid, ein Prinzip, was er erneuert hat. Und noch viele andere Sachen, die er in die Religion hineingeführt hat, das ist so im Islam. Er ist gerade das sowieso. Ja, aber es geht jetzt hier um die Gruppe Ikhwan al-Muslimun. Und das ist ihr Motto. Wir vereinen uns mit jedem und entschuldigen, also wir vereinen uns auf das, worüber uns wir einig sind. Ja, La ilaha illallah, wer ist darüber nicht wirklich einig? Und wir entschuldigen diejenigen, die mit uns uneinig sind. Das heißt, ja, wenn du einer bist, der Grab anbetet, dann seid ihr, ist okay, aber mach das bitte nicht neben mir, ne? Warte, bis ich wieder zu Hause bin. Okay? Dann kannst du damit anfangen. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache. Oder zum Beispiel, eine Person sagt, wenn ihr Dawa geben wollt, dann geht für eine bestimmte Anzahl von Tagen oder Monaten raus und gibt Dawa, und zwar ohne Ellen, Ohne Wissen. Ohne Wissen. Weil die Leute, die das machen, die haben kein Wissen. Die gehen raus und sagen, Achi, ich lade dich ein zum Iman. Und du sagst, was ist Iman, Achi? Kannst du mir erklären, was Iman ist? Ja, Achi, komm einfach, ist Moschee, ist gut, ist eine gute Sache, komm zur Moschee, bete mit uns, mach mit Ikram mit uns, ess und trink mit uns, dann kommt dein Iman, wird inshallah höher. Wer sind diese Leute? Die sind von Jamaat Tabligh. Und die Gelehrten haben ganz klar und deutlich gesagt, dass Ikhwan al-Muslimun und Jamaat Tabligh zu den 72 Sekten gehören, die der Prophet Muhammad auch gesagt hat, dass sie nicht zur erretteten Gruppe gehören. So, und wer ist jetzt wirklich hier noch unter uns, der sagt, ich gehe aber trotzdem zu Ikhwan al-Muslimun, ich gehe trotzdem zu Jamaat Tabligh, ich gehe trotzdem zu den Sufis, die Grab anbeten und die neben Allah und Allah andere anrufen. Ich gehe trotzdem zu Leute, die mit Wahlen, mit Politik, ja, mit unislamischen Methoden die angebliche Scharia wieder einführen wollen. Ich gehe trotzdem zu denen. Ich weiß, weil die sind von Ehlobina, aber ich gehe zu denen trotzdem. Was suchst du da, Achim? Was riskierst du denn da eigentlich? Weißt du, was du da riskierst, wenn du zu diesen Leuten hingehst? Du riskierst deinen Dien, Achi, wenn du zu diesen Leuten gehst. Und Abu Ishaq, ich weiß nicht, waren nicht alle dabei, Abu Ishaq, der hat eine ganz, ganz schöne Aussage getätigt. Er hat gesagt, es ist besser für dich, wenn du unwissend bleibst, aber dafür auf diesem Weg, Koran, Sunnah, mit dem Verständnis des Salaf al-Salih, als wenn du Wissen dir suchst bei Ahlul Bidah. Es ist besser, wenn du so bleibst, wie du jetzt bist, als wenn du zu denen gehst und dir Wissen aneignest. Wenn noch irgendetwas... Also, kannst du auch gleich nach dem Vortrag erwähnen, wegen Sonntag? Ja. Wenn noch irgendeiner was dazu zu sagen hat zu diesem Thema? Fragen? Nicht. Subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bitte sitzen bleiben. Und zwar findet Sonntag hier von 13 Uhr bis ungefähr 18.30 Uhr Vorträge statt. Die Themen unter anderem sind die Akida und die Akida des Maturidi und auch die Person des Maturidi. Sehr viele Türken verfolgen die Akida von Maturidi, also sehr, sehr wichtig für euch. Dann Mezheb. Wer waren die vier Mezheb und muss ich einem Mezheb folgen? Auch sehr wichtig, gerade bei den Türken. Blind folgen. Ja. Und die dritte Sache, wir gehen nochmal, um es wirklich auch für den, der wirklich immer noch Schubuhat in seinem Herzen hat, über diese Sache, auf das Thema ein, ob wir wahhabisch sind und ob wir zu Wahhabia einrufen und ob wir bezahlt werden vom saudischen Staat. Und wenn dem so wäre, ich glaube nicht, dass wir dann hier in diesem Raum hier sitzen würden. Wenn wir Geld vom saudischen Staat kriegen würden, weil wir die Wahhabi-Gedanken weitergeben. Oder nicht, oder würden wir hier wirklich, ich meine, Alhamdulillah, das ist schön, ja, aber ich glaube nicht, dass wir hier sitzen würden, wenn wir Unterstützung kriegen würden vom saudischen Staat. Ja. Ja, genau. Mit goldenen Kränen. Ja, bitte, kommt. Also,